Du könntest wenigstens aufsehen. Ich habe dich gesehen. Na, das ist vielleicht eine Begrüßung. Ich habe dich gesehen. Ja. Es gibt wieder Hühnchen. Ist mir egal. Für mich schmeckt alles gleich. Kann ich mein gefärbtes Wasser haben? Es steht da drüben. Musst du dir immer zweimal einschenken? Damit ich sehen kann, ob es zu viel ist. Oder zu wenig. Es ist aber nie zu viel, es ist immer zu wenig. Darf ich mir etwas Wasser nehmen? Aber sicher darfst du. Danke. Ich habe gesehen, du hast einen neuen Wagen eingebeult. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, sie setzen die Lichtmasten zu nah an die Straße. Die Lichtmasten stehen in der gleichen Entfernung wie schon immer. Nein, stehen sie nicht. Es hat keinen Sinn, darüber zu streiten. Vielleicht solltest du unter gewissen Umständen aufs Fahren verzichten. Es hat einfach keinen Zweck, mit dir zu reden. Nicht über den Abstand von Lichtmasten zur Straße, nein. Hier, das Päckchen habe ich heute Morgen mit der Post bekommen. Es wäre was anderes, wenn du sicher sein könntest, dass du dich umbringst. Aber dir traue ich eher zu, dass du als Krüppel endest oder blind wirst oder irgendjemand anderen umbringst. Was dann? Ach, was soll das? Wo ist Lorenz? Offenbar in Sri Lanka. Ist immer noch in diesem Kloster oder was das ist? Es ist kein Kloster, es ist eine dieser Meditationsstätten, glaube ich. Ich kann nie einen seiner Briefe zu Ende lesen. Er erzählt und erzählt und erzählt, bis ich einschlafe. Hast du ein Messer? Auf dem Tisch. Dass du fast keinen Whisky mehr hast? Ich weiß, ich bin heute nicht in die Stadt gekommen. Reicht er dir nicht? Und was mit dir? Ich habe schon seit mindestens einem Jahr keinen Whisky mehr angerührt. Seit ich meine Arthritis bekam. Ist dir das nicht aufgefallen? Ich wollte nur höflich sein. Die Flasche war vorgestern voll, wenn ich dir das sagen darf. Waren Gäste bei dir? Nein, nur du. Naja, ist ja auch egal. Übrigens, wenn du mal eines Abends hier reinkommst und ich bin tot, dann möchte ich, dass du das Yale New Haven Hospital anrufst und nicht diesen Leichenbestatter so und so hier im Ort. Was um Himmels Willen nützt dir das Krankenhaus, wenn du tot bist? Ich habe gerade veranlasst, dass sie meine Organe entnehmen dürfen. Wirklich? Für Forschungszwecke. Also ruf Yale New Haven an. Dieser Leichenbestatter hier hatte immer Nixon-Aufkleber am Wagen. Was versprechen die sich von deinen Organen? Wieso? Sind meine Organe nicht gut genug? Ich könnte mir vorstellen, sie wünschten sich Leute mit irgendeiner interessanten Krankheit. Du hast nur Arthritis. Abgesehen davon wirst du wahrscheinlich bei voller Gesundheit sterben. Na, ich könnte mir hier irgendwas holen. Na, wo denn, um Gottes Willen? Ist doch nirgendwo hin. Außer zur Post oder zum Lebensmittelladen. Ich gehe zur Tankstelle. Zur Tankstelle? Na, was glaubst du, was du an der Tankstelle aufschnappst? Ich weiß nicht. Benzinkrankheit. Benzinkrankheit. Es ist wieder so ein Gespräch. Ich habe bestimmt nicht damit angefangen. Sieben. Eins. Acht. Fünf. Eins. Fünf. So. Das ist die Nummer von Jane New Haven. Ich klebe sie übers Telefon. Wird sicherlich vor dir tot sein. Für den Fall, dass du nicht tot bist und hier reinkommst und ich liege da mit verdrehten Augen und raushängender Zunge. Hör auf, damit ich bitte dich, hör auf! Na ja, so sieht man einmal aus, wenn einen der Schlag trifft. Es steht nichts in der Zeitung, oder? Doch, durchaus. Erzähl's mir nicht. Ist alles zu schauderhaft. Ich wollte es dir auch gar nicht erzählen. Möchtest du Reis? Ich hasse Reis. Warum bist du nur so schwierig, Leo? Ich? Ich habe dich gerade zu Reis eingeladen. Ich kann mir beim besten da Willen... Da hört sich doch alles auf. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum ich nicht gestorben bin. Na, vielleicht kommst du noch drauf. Als Mädchen glaubte ich immer, ich meine, man hat uns gelehrt, das zu glauben, dass jedes Ding seine Bestimmung hat. Du verstehst, was ich meine. Meine Mutter war die einzige Atheistin in Youngstown, Ohio. Sie hat nie davon geredet, dass Dinge eine Bestimmung hätten. In New England glaubt man sowas. Aber welche Bestimmung habe ich? Ich bin vollkommen nutzlos für mich, für meine Kinder, für meine Enkelkinder und für die ein oder zwei Menschen, von denen ich annehme, dass sie meine Freunde sind und die noch nicht tot sind. Warum hörst du denn nicht auf, damit nutzlos zu sein? Wie um Himmels Willen kann ich aufhören, nutzlos zu sein? Wenn eine Person nutzlos ist, dann ist sie nutzlos. Dann tu irgendetwas. Warum spielst du nicht wieder Klavier? Klavier. Also, jetzt stell dich doch um Gottes Willen nicht so an. Du hast doch immer Mozart und Chopin und so ein Zeug gespielt. Du kannst mir doch nicht erzählen, du erinnerst dich nicht mehr, wie du Klavier gespielt hast, Leonora. Ich weiß nicht, wieso ich jemals sowas anfangen sollte. Dann eben Akkordeon. Was? Ich habe bestimmt noch nie in meinem Leben Akkordeon gespielt. Außer für die 30 und 40 Leute, die auf dem Rasen tanzten, wo jeder in den Bach pisste und Frederik sich eine dicke Salami zwischen die Beine gebunden hatte und auf einem Suppentopf herumtrommelte. Tatsächlich. Eine Salami. Ja, und zwei Orangen. Damit hat er vor den Frauen herumgewedelt. Manches Mal glaube ich, dass ich mich an was erinnere. Aber dann frage ich mich, ob ich mir das nicht nur eingebildet habe. Manchmal scheint es, als wäre mein ganzes Leben Einbildung. Ist schon merkwürdig. Ich weiß etwas, womit du die Zeit totschlagen könntest. Da gibt's nichts. Ich habe nicht einmal mehr die Konzentration zu lesen. Einmal frage ich mich, ob ich nicht eine Einbildung bin. Warum versuchst du nicht, Leute dazu zu kriegen, ihre Organe dem Yale New Haven Hospital zu vermachen? Du könntest daheim sitzen mit dem Telefonbuch und Anrufe machen. Du meinst, machen. Ich soll wildfremde Leute anrufen, sie um ihre Organe bitten? Na ja, das ist wichtig. Die brauchen wirklich Organe. Woher hast du nur solche Einfälle? Ich hätte deine Gesundheit. Irgendwas brennt an. Oh Gott, der Reis. Bitte, soll ich nachsehen? Soll ich? Ja, ja. Naja, es war nur noch ein Rest. Ich hab Salat, das reicht. Du hast nur einen Teller rausgestellt. Ja? Ach, da war ich wohl zerstreut. Ich glaube, es hat jemand angerufen, als ich gerade den Tisch deckte. Wer zum Teufel war das nur? Vielleicht wolltest du nicht mit mir zu Abend essen. Also nimm dir einen Teller. Sie sind oben im Schrank. Du liebe Güte, nach all den Jahren weiß ich, wo die Teller sind. Ich habe auch Brot, aber du willst ja keins. Brot? Ich habe seit einer Ewigkeit kein Brot gegessen. Letzte Woche hast du welches gegessen. Brot, das mir das Mädchen aus dem Naturkostladen gebracht hat. Ich kann mich an nichts erinnern. Hast du aber. Du hast 3 Scheiben gegessen. Ich kann keine 3 Scheiben Brot gegessen haben. Trotzdem hast du. Ich kann mich einfach an überhaupt nichts erinnern. Das Hühnchen, das ist noch gut. So. Ja. Dankeschön. Ja. Warte, ich gebe dir. Danke. Ist genug, danke. So. Meinst du das junge Mädchen mit den Zöpfen? Mhm. Die Lisbeth. Naja. Ist recht hübsch. Die ist schon eine Puppe. Puppe? Ich werde nie verstehen, was du an solchen Frauen anziehend findest, wo du Frauen überhaupt nicht magst. Ich mag Frauen, ich mag nur keine dummen Frauen. Ah, ist sie klug? Sie schreibt eine Diplomarbeit über periodische Zahlen. Das ist ein mathematisches Prinzip. Na dann? Ja. Aber du verstehst sowas nicht. Mit dem Mädchen kann man über einiges reden. Ich kann mich nicht erinnern, dass du in früheren Zeiten so besonders intellektuell gewesen wärst. In früheren Zeiten habe ich auch mehr getrunken. Ja, ich verstehe. Und jetzt, wo du nicht mehr trinken kannst, diskutierst du über Mathematik. Wer war französischer Präsident, als der Weltkrieg begann? Guter Gott, woher soll ich denn das wissen? Du hast doch damals dort gelebt, oder? Ja, aber den Präsidenten von Frankreich weiß doch nie jemand. Du hast bestimmt nie gewusst. Ich wüsste es bestimmt, wenn es von irgendeiner Bedeutung wäre. Nein, würdest du nicht. Er beginnt mit P. Du mit deinem Kreuzworträtselwissen. Es taugt zu nichts, also dass es der Langeweile der Existenz noch die Brutalität hinzufügt. Präsident von Frankreich. Vor dem Weltkrieg kümmerte sich keiner darum, wer der Präsident war. Ist nicht das Gleiche wie beim Präsidenten von den Vereinigten Staaten. Das weiß nur jeder. Du nicht. Du weißt nicht das Geringste über Frankreich. Könnte es Poincaré sein? Ich glaube, Poincaré war irgendwann Premierminister gewesen, aber nicht Präsident. Leo, warum stellst du solche Fragen? Ich kann mich an nichts Politisches erinnern. Würden Sie dir auch das Gehirn rausnehmen? Oh, ich denke schon. Für Kalbsbries. Warum sagst du solche Sachen? Und meine Leber mit Zwiebeln. Ja. Also das schmeckt wirklich recht gut. Sag mal, ist das Thymian? Rosmarin. Ich meine ja Rosmarin, Gott, ich kann einfach nichts richtig behalten. Du hast früher viel Rosmarin gebraucht. Hab ich das? Bei Lammkeule. Du hattest ein wundervolles Talent für jede Art von Lamm. Bei dir war es immer zart und rosa und an den Enden gerade genug durchgebraten. Und das beste Brot, das ich jemals gegessen habe. Tatsächlich? Weißt du nicht mehr, wie Friedrich das Brot an seine Brust gedrückt, es mit dem Messer abgeschnitten und Scheibe für Scheibe den Leuten am Tisch gereicht hat? Ja. Was ändert das schon? Ich weiß nicht, aber es ist einfach schade, das alles zu vergessen. Dein Lamm hatte immer einen absolut hellen rosa Saft, wie Roséwein. Und wie du die grünen Bohnen gemacht hast, genau mit dem richtigen Biss. Das waren damals großartige Abendessen. Ist das wahr? Ja. Ich freue mich, dass du sie genossen hast. Für mich ist das, wenn ich schon mal an sowas denke, wie eine Seite in einem Buch, das ich früher mal gelesen habe. Vergisst du nicht oft, was du in einem Buch gelesen hast? Das ändert auch nicht das Geringste. Aber das ist kein Buch, das ist dein Leben, Kindchen. Jetzt schön. Und sieh dir diese Millionen von Menschen an, die überall auf der Welt verhungern. Behält die irgendeiner in Erinnerung? Warum sollte ich mich an mich selbst mehr erinnern als an sie? Das ist nicht das Gleiche. Natürlich nicht. Für jemanden wie dich. Als im tiefsten Ohio. Was hat denn das damit zu tun? Im tiefsten Ohio geht immer alles bestens aus. Youngston, dies zu deiner Information, liegt zufällig nicht im tiefsten Ohio. Mag sein, könnte es aber. Also, wie du meinst. Ich habe noch zu arbeiten heute Abend. Na ja, ich bleib schon nicht. Ich sitze hier nur noch ein Weilchen und schau aus dem Fenster. Das darf ich doch, oder? Sicher. Ja, das mache ich. Aber komm, lass mich das doch mal. Na, lass mich mal. Was hat Lorenz geschickt? Ach, das Päckchen. Noch eine Platte. Oh Gott. Er hat mir noch... Er hat mir noch nie eine Platte geschickt. Aber ja. Vor ungefähr 3 Jahren, diese indische Musik, sie war schauderhaft. Ah ja, jetzt weiß ich's wieder. Sie war wunderbar für gewisse Stimmung. Klang wie ein Rudel Katzen, das man ins Klo gesperrt hat. Also was verstehst du um Gottes Willen schon von Musik? Moment mal, er hat hier einen Zettel reingelegt. Ich kann ihn nicht lesen, ich hab meine Brille nicht dabei. Zeig mal. Liebe Mutter, diese hier ist ganz anders. Lass mich wissen, ob sie dir gefällt. Meine Gruppe ist eingeladen, in Neu-Delhi zu spielen. Ist das nicht wahnsinnig? Love, Lawrence. Ja. Ja. Ist kurz und lieb, oder? Vor 3 Jahren hast du gesagt. Ach, warte, da gibt's noch ein PS. Ja. PS. Moira und ich haben beschlossen, uns zu trennen. Es wird dich freuen, das zu hören. Moira. Wer ist Moira? Klingt nach jemandem, den er geheiratet hat. Ich hoffe, du willst die Platte nicht hier spielen. Ich habe nicht die Absicht, sie hier zu spielen oder sonst wo. Mein Apparat ist nämlich seit mindestens 5 oder 6 Jahren kaputt. Dann fing das alles an, so scheußlich zu werden, weißt du das noch? 17, 97, 1968, 140 plus 123, 87 bis... Arbeitest du an was? Ich habe meinem Freund Bokum versprochen, dass ich ein paar von seinen Berechnungen nachprüfe, die er für die neue Brücke in der Stadt gemacht hat. Ich habe nicht mal gewusst, dass es eine alte Brücke gibt. Über den Fluss. Du fährst in der Woche ein 30 Mal darüber. Ach, die. Komisch, ich habe nie daran gedacht, dass das eine Brücke ist. 3300. Ach so, ja. Was hast du denn gedacht, was es ist? Weiß nicht. Die Straße. Hast du sie neu? Ich mach gar nichts. Ich prüfe nur Bokums Zahlen nach. Aber mir entfällt dauernd alles. Früher habe ich sowas in 20 Minuten erledigt und jetzt ist das, was ich errechne, nur Mist. Also jetzt weißt du, was ich meine. Das war es, was ich an Frederik bewundert habe. Geistig ließ er niemals nach. Nein? Mein Gott, du wirst dich doch noch erinnern, ob er geistig nachgelassen hat, oder? Richtig. Es tut mir leid, wenn dich das irritiert. Es irritiert mich nicht. Ich finde nur, dass du das nicht vergessen solltest, sonst nichts. Der Mann war bis zur letzten Minute hellwach. Ich könnte dich auch kritisieren, wenn ich wollte. Dann tu's doch. Würde mir gar nichts ausmachen. Übrigens, ich gehe nie mehr zu deinem Zahnarzt. Ich auch nicht. Tut mir leid, dass ich ihn dir empfohlen habe. Ewig schickst du mich zu Ärzten und Zahnärzten, die völlig unfähig sind. Dieser Mann hat mich fast umgebracht mit seinem Bohrer. Warum tust du das? Ich weiß nicht, eine Zeit lang kam mir der ganz in Ordnung vor. Es war das Gleiche mit diesem schrecklichen Klempner und mit diesem Idioten, der das Dach repariert hat und mich in einem Platzregen sitzen ließ. Ich glaube, mit dir ist irgendwas los. Du fängst an, jemanden sympathisch zu finden, und wenn der dich auch sympathisch findet, dann lässt du ihn fallen. Er schien ein netter Kerl zu sein, ich weiß auch nicht. Er wollte mir im Ernst alle meine Zähne ziehen. Ach nein. Schweinehund. Na, die hat er doch alle gezogen, oder? Naja, nicht alle. Aber alle Vorderzähne. Mein Zahnfleisch hat ihm nicht gefallen. Du hast ihm erlaubt, alle deine Vorderzähne auszureißen. Er schien in Ordnung zu sein, er gefiel mir. Offensichtlich. Kann ich noch einen haben? Mhm. Danke. Und der Geselligkeit ein wenig zu beleben. So. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear. Ich habe heute das allerschönste junge Reh gesehen. Beim Wasserfall. Deswegen konnte es mich erst hören, als mein Wagen ganz nah dran war. Es drehte sich zu mir um und in seinem Blick lag so eine Überraschung. Ich habe mich geschämt. Stell dir vor, wie furchterregend wir für sie sein müssen. Und wie wir für sie stinken, wo sie sich doch von nichts anderem ernähren als von Gras und Grünzeug. Und wir, vollgestopft mit toten Hühnern und faulendem Kuhfleisch. Du weißt, dass morgen Frederiks Geburtstag ist. Morgen? Warum siehst du mich so an? Ich habe nur nicht dran gedacht. Ich denk nie an was. Ich fahre nur übers Land und sehe mir die Bäume an. Ich verstehe nicht, was daran falsch sein soll. Ich liebe Bäume. Ich bin stark und stolz. Und sie leben lang und ich liebe sie sehr. Alles ist so schrecklich, Leo. Wirklich und wahrhaftig, das ist nicht mehr das gleiche Land. Davon musst du mich nicht überzeugen. Ich bin mein Leben lang Kommunist gewesen und bin's immer noch. Mir ist egal, was die sagen. Ich glaube, du bist wirklich eine. Du hast immer alles weggegeben, was du hast. Das ist der feinste Zug an dir. Ah, da fällt mir ein. Waren wir nicht mal in Russland? Sicher warst du da vor ungefähr 20 Jahren. Alles, woran ich mich noch erinnere, ist, dass es ausgesprochen schauderhaft war. Naja, du warst reich. Ach, da fällt mir ein. Meine Anwälte sagen, ich sollte viel mehr spenden. Würdest du dir diese Briefe mal ansehen? Ich wollte sie dir schon vor ein paar Wochen mitbringen. Ach, mein Gott. Die haben sich wirklich deine Adresse beschafft. Aber ich weiß nichts über diese Organisation. Ui, das hier ist eine Baptistenmission für Pakistan. Mein Gott. Da ist doch auch etwas von der Afrika-Hilfe dabei, oder nicht? Den hast du doch neulich was geschickt, oder? Es gibt so viele von diesen Kindern. Sind 5.000 vielleicht zu viel? Ich möchte, dass es Wirkung hat. Wenn du das willst, dann nur zu. Ich habe nur gelesen, dass einiges von dem Geld nie ankommt. Man sagt es. Ich weiß nicht, was ich dir da sagen soll. Schrecklich. In den alten Zeiten habe ich nie daran gedacht, dass jemand Geld stehlen könnte, dass wir jemanden wie den spanischen Republikanern gespendet haben. Die Menschen haben damals eben an etwas geglaubt. Aber wieso müssen sie denn an was glauben? Es geht um Anstand. Oder sag ich da was Dummes? Sag mal selbst, war es damals nicht etwas Kostbares um das menschliche Leben, sagen wir mal, vor dem Krieg? Kann sein, Allerdings nicht in Ohio. Ich will sagen, mein Vater ist betrunken am Stolleneingang eines Kohlenbergwerks gestorben. Die anderen Kumpel hatten einfach vergessen, dass er noch drin war. Und als er am nächsten Tag kam, war er erfroren. Verreckt! Wieso gebrauchst du diese Sprache? In ein paar Minuten wird es dunkel. Du musst noch fahren. Ich fühle mich ausgesprochen gut. Darf ich mir den Rest nehmen? Sicher, wenn du willst. Dankeschön. Hast du den Waschbär jemals wiedergesehen? Welchen Waschbär? Der, der die Hamburger von deinem Holzkohlengrill gestohlen hat. Ach, den. Ja, der kommt gelegentlich vorbei. Das ist aber schon ein paar Wochen her. Ich werde nie deine Schilderung vergessen, wie er den heißen Hamburger von einer Pfote auf die andere geworfen hat, um ihn abzukühlen. Ja, ja, ja. Ja. Und als was hast du ihn beschrieben? Als einen Küchenchef im Pelzmantel. Na ja, so etwas verärgert aus, verstehst du, wie ein französischer Koch. Ich habe ihn allerdings schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er inzwischen abgeschossen worden. Lässt man diese armen Tiere nicht in Frieden? Na, weil die Rehe zum Beispiel Apfelbäume ruinieren. Mag sein, dass man das von ihnen behauptet. Wird es dir gefallen, erschossen zu werden, weil du was gegessen hast? Es ist natürlich auch dein Geburtstag. Alles Gute. Ich glaube, es gibt keinen Grund, dir das nicht zu sagen. Er fehlt mir noch immer. Er war der größte Mann, dem ich je in meinem Leben begegnet bin. War er das? Ja, das war er. Es ist über 10 Jahre her, aber es vergeht kein Tag, wo ich nicht sein Lachen höre oder diese nasale Stimme. Gott, der hatte gesunden Menschenverstand. Er hätte nicht als erster sterben sollen, Leo. Ich weiß. Hör mal, nur für den Fall, dass du eines Tages hier reinkommst und findest mich tot. Ich glaube, er hätte sich gewünscht, dass du lebst. Da bin ich ganz sicher, Kindchen. Wir waren 45 Jahre und einen Monat verheiratet. Das ist eine sehr lange Zeit, Leo. Aber trotzdem... Man kann nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre. Und einfach wieder von vorne anfangen. Du bist 12 Jahre älter als ich, aber in dir steckt noch mehr Leben als in mir. Verdammt, man sieht dir die 75 nicht an. Du hast bestimmt noch 10 Jahre vor dir. Um Gottes Willen. Wie wär's, wenn du irgendwo hinfährst? Vielleicht findest du jemanden, der dich begleitet. Alle sind tot. Begreifst du das nicht? Alle. Außer dir. Ach, das kann doch nicht sein. Alle diese Hunderte von Leuten, die immer auf deinen Partys waren, noch 3 Tage danach lagen da welche in den Blumenbeeten oder in den Autos draußen und schliefen ihren Rausch alle aus. Alle tot. Die können doch nicht alle. Gott, Leo, die letzte Party muss vor mindestens 15 Jahren gewesen sein. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Du bist doch nicht alt, oder? Wie wär's mit Asien? Du warst noch nie in Asien. Bei dir ist es noch schlimmer als bei mir. Als Frederik die Brücke über den Ganges gebaut hat und wir über 6 Monate bei dem Maharaja waren... Vielleicht könntest du den besuchen. Gütiger Himmel, der war damals fast 72 Jahre. Auf jeden Fall habe ich sowieso gehasst. Diese Verbeugung, dieses Katzbuckeln. Die armen Elefanten. Außerdem, diese Leute waren Frederiks Freunde und nicht meine. war das mit allen unseren Freunden. Wenn schon. Aber Friedrich war absolut vernarrt in dich. Das darfst du nie vergessen. Natürlich. Davon rede ich nicht. Als wir uns das allererste Mal begegnet sind. In einem Zug, stimmt's? Natürlich. Nach Kalifornien. Zu einer seiner Brücken da. Und er traf meine Mutter allein im Speisewagen und sagte, ihre Tochter hat das prächtigste Hinterteil, das ich je gesehen habe. War sie nicht empört? Na, wieso denn? Ist doch schmeichelhaft, wenn jemand sowas sagt, oder? Außerdem war sie damals noch Direktorin vom Frauencollege in Boston. Ja, und? Na? Sie hat eine Menge von Vergleichsmöglichkeiten. Siehst du, an all das hast du dich erinnert. Das ist so lange her, dass es kaum noch zählt. Ich möchte dich etwas Persönliches fragen. Darf ich? Also darf ich. Was? Warum tust du so, als wärst du nicht entmutigt? Also, ich bin nicht in jeder Hinsicht so mutlos wie aber du, aber... Warum kannst du nicht einfach zugeben, dass alles nichts ist? Du weißt, dass es nichts ist, Leo. Was ist nichts? Unser Leben natürlich. Der ganze verdammte Mist, das ist es, was mich so irritiert. Du weigerst dich einfach zu... Ich will sagen, du liest weiter und weiter diese dummen Zeitungen mit all den immer gleichen Scheußlichkeiten. Jeden ich möchte Tag, eben wissen, was ich tue. Die gleichen Lügen, aber nichts tut sich, Leo. Wieso regst du dich verdammt nochmals darüber auf, dass ich eine Zeitung lese? Alles immer scheußlicher und immer brutaler und gemeiner wird. Weil du nach 30 oder 40 oder nach verdammt nochmal wie viel schrecklichen Jahren für mich irgendwie fremd geblieben bist. Ich sollte dich jetzt kennen, oder? Aber nein. Ich kenne dich nicht, Leo. Also, was möchtest du wissen? Jeden Abend bemerke ich die gleiche gönnerhafte Art an dir. Während du nur allzu gut weißt, dass alles ständig schlimmer wird. Hör zu, ich bin auch Nein, deprimiert. Du bist nicht deprimiert. Du willst nur, dass es so klingt, als wärst du deprimiert. Während du in deinen Hintergedanken insgeheim weißt, der Himmel, was für eine unglaubliche Wendung zum Besseren am Horizont erwartest. Ich verstehe immer noch nicht, dieses was du... Land ist durch Gier und Verlogenheit und engstirnige Ignoranz zerstört worden und du glaubst weiter, es gäbe noch irgendwo Hoffnung. Dabei glaubst du das gar nicht wirklich, stimmt's? Aber du weigerst dich zuzugeben, dass du die Hoffnung verloren hast. Ganz genau so ist es. Es ist diese gottverdammte Hoffnungsgläubigkeit, wo es doch keine Zukunft gibt. Die es so frustrierend macht, bei dir zu sitzen. Das Problem ist, dass du nicht wissenschaftlich denken kannst. Wissenschaftlich? Ich frage dich nach deiner aufrichtigen Meinung über dein Leben. Was, mein Gott, hat das mit Wissenschaft zu tun? Ich meine eben, dass ich mich nicht für so wichtig halte wie du dich. Das ist interessant. Ich habe nie irgendwas Besonderes zustande gebracht. Wieso nicht? Du hast Frederik enorm geholfen. 20 Jahre lang. So lang warst du. Und vorher hast du so vielen Studenten Unterricht gegeben. Ich bin mir natürlich im Klaren, dass ich getan habe, was ich tun konnte. Mehr oder weniger. Und Jetzt entwickle ich mich zurück und werde eine chemische Substanz. Wir sind nur ein Haufen Stickstoff der Rehe, weißt du? Stickstoff der Rehe. Und Phosphor und ein paar andere Elemente. Ungefähr im Wert von $2, wenn man die Inflationsrate nicht berücksichtigt. Wenn du dich also fragst, warum du am Leben bist, vielleicht, weil du es eben bist. Das ist alles. Das ist der gottverdammte Grund. Vielleicht bist du so nervös, weil du nach irgendeinem anderen Grund suchst und es gibt keinen. Das ist es nicht, Leo. Ich weiß. Was weißt du? Frederik war dein Leben. Und jetzt ist da nichts. Wenn ich dir sagen würde, für wie unwichtig ich mich halte. Ich könnte mich in Luft auflösen. Wie ein Stäubchen auf einer Mäusenase. Ja, gut. Ich muss arbeiten. Ich weiß nicht mal mehr, warum wir angefangen haben, darüber zu reden. Da geht's dir besser als mir. Ich weiß nicht einmal mehr, worüber wir geredet haben. Oh, mein Lieber, mein Lieber. Ja, ich muss das fertig machen. Ich bin am Montag endlich zum Arzt gegangen. Wirklich? Weshalb? Weshalb, Himmel, Herrgott, du weißt, wie schrecklich ich mich gefühlt habe. Du bist immer so gesund, dass ich es vergessen habe. Ich war überhaupt nicht gesund. Ich habe nicht geschlafen und habe mich dauernd aufgeregt. Ja? Ja. Er hat mich sorgfältig untersucht. Dann bat er mich, Platz zu nehmen. Und redete lange auf mich ein. Der kommt auf Sachen. Ich wusste nicht, dass er praktisch ein Psychiater ist. Er ist Psychiater? Er sagt, ich stehe unter Spannung. Unter Hochspannung. Medikamente bringen meinen Blutdruck nicht mehr runter. Also fragt er, ob mich irgendetwas unter Druck setzt. Ja? Und ich sagte, ja, da gibt es schon etwas. Und darüber muss ich mit dir sprechen, Leonora. Mit mir? Ich wäre entspannter, wenn du, versteh mich bitte recht, nicht ganz so oft rüber kämst. Das wollte ich dir sagen. Nicht, dass du mir nicht willkommen wärst, aber du kommst zum Frühstück und bleibst bis 10 oder so und dann wieder zum Abendessen und, das heißt, früher bist du um 5:30 gekommen, aber jetzt kommst du um 4:30 und manchmal schon um 2:00. Und das macht mich nervös. Jeder Tag wie heute macht mich nervös. Ich habe schon versucht, das anzudeuten, aber jetzt geht's um meine Gesundheit. Und ich muss dich einfach bitten, nicht mehr öfter herüberzukommen als vielleicht 1-2 Mal die Woche oder so. Einverstanden? Ich bin jetzt ein alter Mann, das bin ich nun mal. Ich kann nicht immer wieder ein neues Leben mit jemand anderem in diesem Hause hier anfangen. Ich meine, nach Friedrichs Tod ging es irgendwie darum, dir während ein paar Monaten über den Schock hinwegzuhelfen. Und ich war mehr als glücklich, das zu tun. Aber die Jahre vergehen. Alle meine Freunde sind gestorben. Das weiß ich. Aber ich bin ein alter Mann, Leonora. Und es regt mich auf, wenn du praktisch den ganzen Tag über hier bist. Das habe ich dir einfach sagen müssen. In Ordnung? Ich meine es ernst. Kann ich nur eine Minute die Platte hier spielen? Mein Apparat ist wirklich kaputt. Gut, eine Minute. Aber dann ist Schluss. Irre ich mich? Oder haben du und ich nicht einmal zusammen getanzt? Einmal? Öfter? Vergiss es. Natürlich. Mein Gott, das muss mehrere hundert Abende gegeben haben, an denen ich rübergekommen bin und wir zu dritt Platten gespielt haben. Frederik und ich haben uns beim Tanzen mit dir abgewechselt, weil du niemals müde wurdest. Und ein Dutzend Flaschen Wein haben wir getrunken. Und er hatte diesen fantastischen französischen Korkenzieher. Ich glaube, den Korkenzieher habe ich noch. Himmel, das ist ja nichts weiter als ein Mambo. Ja. Oder? Ja. Klar, das ist nur ein ganz altmodischer Mambo. Da, da, da. Himmel, du tanzt. Ja. Großartig. Ja. Da, da, da, da. Ganz wie früher. Ja, genau. Fabelhaft. Wie früher. Oh. Oh. Ja. Oh, ist das schön. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Also, das ist todsicher keine indische Musik. Vielleicht hat er sich entschlossen, seine Zeit nicht mehr zu verschwenden und fängt an, menschliche Musik zu spielen. Ja, er tut das, was in ihm steckt. Genau wie du und wie jeder andere. Bis alles ein Ende hat. Danke für das Essen. Soll ich zum Frühstück vorbeikommen? 3,3 minus 2,3. Ist das nicht in Ordnung? Du weißt doch, was ich dir eben gesagt habe. Sag mir nicht, dass du dich nicht mehr daran erinnerst. Was meinst du? Ach, das. Du meinst, ich darf nie mehr herkommen? Ich habe nicht gesagt nie mehr, ich sagte ein-, zweimal die Woche. Wie großzügig von dir. Ich setze nie mehr einen Fuß in dieses Haus. Warte, so kannst du nicht fahren. Bestimmt kann ich das. Bin nur ein paar hundert Meter. Warum bist du so blöde? Vielleicht bleibst du heute Nacht besser hier. Es ist ziemlich dunkel draußen. Ich glaube, wir haben nicht einmal Mondschein. Ach, bist du vielleicht auch noch blind? Der Mond steht zufällig genau da hinter der Tür. Das ist meine Außenlaterne. Mein Gott, bleibst du über Nacht oder nicht? Das tue ich ganz bestimmt nicht. Dann geh bitte. Gute Nacht. Vielleicht rufst du mich an, wenn du zu Hause bist. Warum denn, um Gottes Willen? Es wäre doch nur eine Erleichterung für dich und für alle anderen auch. Für mich bestimmt. Gott, stell dir vor, du musst morgen früh nicht mehr aufwachen. Was für eine unschätzbare Gnade. Ja. Ich hoffe, du erholst dich bald wieder. Es wird doch komisch, wenn ich dich der Grund für deinen Hochdruck wäre. Wenn du vielleicht einfach nur ein blöder alter Mann bist. Ja. Gut. Gut. Verdammt, endlich. Yale, New Haven, 771-8515. Mich blöde zu nennen, du Idiotin. Hast du nicht begriffen, dass zwischen uns nichts ist? Ich habe es für ihn getan, weil er groß war, weil er mein Freund war. Und weil er mir das Gefühl gab, ich wäre jemand. Jede Frau, die dich beschränkt ist, würde das begreifen. Du hast keine Ansprüche auf mich. Du bedeutest mir nichts. Nichts. Und Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Frederik, es ist vorbei. Okay, gute Nacht, gute Nacht. Was ist? Also, Leonora, Leonora, du erinnerst dich sehr genau an das, was ich dir heute gesagt habe. Aber ja, meine Liebe, du erinnerst dich an jede gottverdammte Kleinigkeit, die du seit dem Jahre Null jemals gehört hast. Gut, dann hör zu. Hör zu. Wirst du mir zuhören, Leonora? Der Arzt sagte heute zu mir, ich sei sehr angespannt und er fragte mich, ob ich irgendeine Idee hätte, warum. Ob mich in meinem Leben irgendetwas beklemmt. Und ich sagte, ja, da gäbe es etwas. Ich sagte, da wäre diese Frau, die mir überhaupt nichts bedeute, aber die weiter zu mir komme. Was? Der Arzt sagte mir heute, ich wäre sehr angespannt und ob ich irgendeine Idee hätte, warum. Ob mich in meinem Leben irgendetwas beklemmt. Und ich sagte, ja, da gäbe es etwas. Ich sagte, da wäre diese Frau, die mir überhaupt nichts bedeute, aber die weiter zu mir komme. Was? Der Arzt sagte mir heute, ich wäre sehr angespannt, ob ich irgendeine Idee hätte, warum. Ob mich in meinem Leben irgendetwas beklemmt. Und ich sagte, ja, da gäbe es etwas. Ich sagte, da wäre diese Frau, die mir überhaupt nichts bedeute, aber die weiter zu mir komme. Was? Der Arzt sagte mir heute, ich wäre sehr angespannt. Ob ich irgendeine Idee hätte, warum, ob mich in meinem Leben irgendetwas beklemmt. Und ich sagte, ja, da gäbe es etwas. Ich sagte, da wäre diese Frau, die mir überhaupt nichts bedeutet, aber die weiter zu mir komme. Was? Der Arzt sagte mir heute, ich wäre sehr angespannt. Und ob ich irgendeine Idee hätte, warum, ob mich in meinem Leben irgendetwas beklemmt. Und ich sagte, ja, da gäbe es etwas. Ich sagte, da wäre diese Frau, die mir überhaupt nichts bedeutet, aber die weiter zu mir komme. When I give my heart, it will be completely. Sie hörten »Ich kann mich an nichts erinnern« von Arthur Miller. Aus dem Amerikanischen von Florian Hopf und Volker Schlöndorff. Leonora Gisela Trobe. Leo Manfred Steffen. Toningenieurin Jutta Liedemitt. Schnitt Christine Berger. Regieassistenz Waltraud Heise. Regie Hans-Gerd Krugmann. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1991. An unserem nächsten Hörspieltermin, meine Damen und Herren, stellen wir Ihnen ein Hörstück der in Hamburg lebenden Autorin Barbara Strohschein vor. Gespenstermenü hat sie ihr Hörspiel genannt, in dem zwei Männer und eine Frau und einen Mann, in dem zwei Männer eine Frau und einen Mann zu einem mehrgängigen Abendessen eingeladen haben. Die Beziehungen der Gäste und der Gastgeber zueinander stellen sich bald als seltsam heraus. Und es beginnt eine skurrile Geisterfahrt durch Psychen, Gesellschaften, Zeiten, Länder und Epochen, die in ihren Köpfen stecken und durch Worte aufscheinen und wieder verschwinden. Gesendet wird diese doppelbödige Groteske am nächsten Mittwoch, dem 14. Juli, um 21:05 Uhr hier auf NDR 3.